Laut dem Bericht des südkoreanischen Senders MBC meinte ein südkoreanischer Buddhist am 14. September bei einem Gespräch in Washington, dass sich der Norden nicht für den Fall des Todes eines Touristen im Gebirge Gumgang zu entschuldigen brauche. Der religiöse Südkoreas sagte wie folgt: Bei diesem Fall handelt es sich darum, dass die südkoreanische Touristin Park Wangja im Juli 2008 von einem Soldaten der koreanischen Volksarmee erschossen wurde, weil sie während des Tourismus im Gebirge Gumgang die militärische Zone der nördlichen Seite betrat. Damals feuerte der Soldat der Volksarmee nach der Regel auf die Touristin, weil diese die militärische Zone betrat. Der Tod von Park Wangja sei natürlich ein Unglück. Der Norden kann zwar sein Bedauern darüber ausdrücken, braucht sich jedoch nicht für den Fall zu entschuldigen.